Wolfgang von Lübeck. Warum ist mein Kopf schwer? Warum? Er hat zwei Fragen. Die erste, wo alles einfühlsam kalt, wo erkenne ich das meines Meditation einspitzig ist. Also zur Einspitzigkeit, wie erkennt man, dass die Meditation, also wie erkennt man, dass meine Meditation einspitzig ist? Aha. Das ist ganz einfach, indem das Geist hat nicht Tendenz, sich zu verstreuen. Dann ist es einspitzig. Auch, aber auch keine Tendenz zu senken. Der Geist bleibt in Wissensklarheit und immer achtsam. Schaut, ob ich mache. Ich mache meistens, obwohl ich mache. Und wenn ich so nebenbei jedes Jahr Detailreich. Was bewegt sich der Reich? Muss die Grenzen nur Fokus auf unsere Einheit. Also, wenn der Wolfgang Schamata macht, dann nimmt er als Objekt oft eine Buddha-Figur. Und so eine Buddha-Figur ist sehr detailreich. Und Es letztlich ist ist sehr detailreich. Also hat ganz viele. viele Teile, ne? Ja, genau. Und jetzt ist die Frage: Ist es dann, wenn die ganze Buddha-Figur an sich komplett klar ist oder nur zum Beispiel die Hand? Es ist so, das ist dieselbe Regel, wenn man andere Methoden übt, besonders die tibetanische Meditation. Man, wenn dieses, das ganze Bild klar ist im Geiste, dann braucht man nicht an die Einzelheiten. Aber wenn der Geist hat Tendenz zu laufen von einer Stelle zu anderer Stelle, dann bleibt man längere Zeit auf den einzelnen Teilen, ne? Und dann kommt man wieder zu dem gesamten Bild. Aber eigentlich das Objekt ist das gesamte Bild, ne? Das steht dann in der tibetanischen Tradition, insofern ich das verstanden habe. Buddha symbolisiert die absolute Wahrheit. Ne? Und man übt, so wie in Metta-Meditation, man übt diese Erweiterung auf das Ganze. Ne? Und dann, indem man der Geist bleibt, auf konkreten Objekten viel leichter. Dann man konzentriert sich auf ein Objekt mit Verständnis, dass es die höchste Wahrheit ist. Ja, weil die höchste Wahrheit hat keine Grenze. Buddha hat natürlich Grenzen. Aber wenn wer, das sagt schon die Suttas, ne, die Sutta von Spur von Elefant, von großen Elefant, große Spur von Elefant. Das, wer sieht Buddha, sieht Dhamma. Dharma. Wer sieht Dharma, sieht Buddha. Dann, wenn man Buddha sieht, eigentlich, man kontempliert nicht genau diese historische Persönlichkeit, Aber man kontempliert die Wahrheit, die keine Grenzen hat. Ja? Wenn wir Mahayana Buddhisten sind, dann eigentlich die Leerheit, oder die Soheit. Und Buddha ist einer, der kommt in Soheit und geht in Soheit. Tathagata, ja? Er kommt in Soheit, geht in Soheit. Aber erst damit wir, wenn wir Prinzip von Soheit kontemplieren, dann kommen wir zu dem Buddha. Ne? Der Buddha eigentlich als Objekt der Meditation existierte überhaupt nicht. Das haben die Griechen, ne? Die Griechen haben dann die Repräsentation von Buddha, als sie Buddhisten waren, nach Indien gebracht. Ne? Erst in der Geschichte vom Buddhismus, Buddha wurde durch Symbolen repräsentiert. Baum und Fuß mit Dharma-Chakra und so weiter. Dann erst später, und eigentlich die Repräsentation von Buddha ist der griechische Gott Apollo, sagt man. Ja? Die sind sehr ähnlich, eigentlich. Es soll die Serenität von der Wahrheit, die in sich selbst sehr, sehr Adler ist. Ja? Also dann man konzentriert sich auf die einzelnen Teile, in dem diese Spitzigkeit des Geistes auch kontempliert die Details und auch die Gesamtheit. Ja? So verstehe ich das, aber ich habe Shamatha nicht in diese Tradition gelernt. Ich habe Shamatha mehr in der Theravada-Tradition gelernt, die Stufen von Versenkung. Und dann habe ich Zen geübt und wo die Konzentration dann auch sozusagen auf Leerheit ist, ne? Leerheit des Geistes. Aber wenn man die Theravada-Shamatha gelernt hat, dann ist es nicht so schwer. Bei abstrakten, ja, man meditiert erst über konkrete Sachen, Einspitzigkeit des Geistes, und dann kann man das übertragen zu abstrakten Prinzipien. So war es. In Indien früher, Einspitzigkeit des Geistes war ein Teil von Erziehung. Sie müssten, was heute fehlt, ja, sie müssten unbedingt gute Konzentration haben, damit sie die Vedas oder die buddhistischen Schriften auswendig lernen könnten. Und die buddhistischen Schriften sind so geschrieben, dass man sie auswendig lernt. Deswegen immer gibt es Wiederholungen. Das ist viel leichter zu sich daran erinnern. So wichtig ist, dass der Geist bleibt bei einzelnen Objekten, wenn man braucht, aber auch bei einem Prinzip, abstrakten Prinzip. Und es ist dasselbe Prinzip, der Geist, Aufmerksamkeit bleibt auf dem erwünschten Objekt und hat keine Tendenz zu Aufregung oder zu Senken. Ja? Und das ist Wissensklarheit. Dann, besonders im Mahayana wird betont, Konzentration soll immer mit Weisheit verbunden sein. Und Weisheit ist Wissensklarheit. Und in Mahayana, diese besonders Wissensklarheit ist Synonym für Vipassana. Ja? Deswegen, das führt dann zu nicht-dualistischem Verständnis. Und im letzten Ende, Wissensklarheit kontempliert Wissensklarheit. Ja? Das ist das höchste Ideal. Dafür lernen wir Mahayana, Tantrayana, alle möglichen Hilfsmittel, damit wir es erreichen. Und Wissensklarheit gehört auch dem Geist, das Inhalt hat, und auch dem Geist, das keinen Inhalt hat. Aber erst muss dieser Geist, das keinen Inhalt hat, familiär sein, was für die meisten von uns gar nicht der Fall ist. Ne? Wir sind nicht gewöhnt an Geist, das nicht denkt. Aber dieser Geist, das nicht denkt, ist eigentlich wichtigste Erfahrung für Verständnis von dieser eigentlich Mangel in der Tat, wahre Subjekt und Objekt von Anfang an existieren nicht. Die kommen als Bilder von dem Geist selbst. Wenn der Geist Bilder hat, automatisch kommt Idee von Subjekt und Objekt. Wenn keine Bilder da ist, dann hat man Einsicht an das, was eigentlich keine wahre Subjekt ist und keine wahre Objekt ist. Und heutzutage in den meisten nicht-dualistischen Traditionen dann immer wird man geführt zu solchen Meditationen. Dass man versteht, dass Subjekt und Objekt ist Produkt des Geistes selbst. Es existiert nicht in der Wahrheit, sondern es kommt aus dem Geiste selbst. Der Geist erzeugt das. Und das wird klar, wenn man familiär ist mit dem Zustand ohne Denken. Und der traditionelle Weg war in Indien, erst hat man über ein Objekt, so wie Atmen, ne? Man meditiert, damit dasselbe Bild von dem Objekt sich nicht ändert. Und dann, wenn das der Fall ist, dann geht man auf Geist selbst. Aber erst benutzt man Objekt. Und heutzutage auch eigentlich, ne? Wenn Sie meditieren über ein Bild von Buddha, erst Objekt, damit sie zu objektlose Meditation, subjektlose Meditation kommen. Und das ist die Wahrheit von Soheit, die nicht dualistisch ist. Ja? So verstehe ich das. Egal, ob man Zen studiert oder Mahamudra oder Dzogchen, dann im letzten Ende ist es auch die Meditation, die nach diese Selbstlosigkeit ist der Soheit, ja, im Mahayana. Das ist der Unterschied. Ja, nur. Meine zweite Frage. Überhaupt ich einige meiner gesehen. Nur was aber kam gar nicht so gut Name kam gibt Tänzer schauen Was für ein Tempel? Name kam gibt Namastam Gichi. Gitsch. Gichi. Gitsch. Gichi. Gitsch. Gichi. Es Gichi. in der AM auch es AM G G G G Namasangiti. Bitte? Das Namasangiti Tantra. Namasamgita Tantra. Genau. ob Sie was dazu sagen können. Ja, ich habe das nicht studiert. Deswegen, ich bin sozusagen erzogen in Theravada und dann im chinesischen Buddhismus. Ah, Und okay. tibetanischer Buddhismus, ich lerne ein bisschen. Ich habe mit der Dorpo Tulku in Indien mit seinem Lehrerkurs gemacht über Dzogchen und Zalong, tibetanischer Yoga. Und jetzt lerne ich 7 Jahre Kurs von mit Sakya, wo ich das ist Hevajra Tantra. Und das ist alles, was ich mache. Aber die Philosophie ist generell dieselbe, nur die Methoden sind ein bisschen anders. Ich habe es nicht gelesen, nicht studiert. Ich glaube, das ist immer noch im Sanskrit vorhanden. Ja? Dann, wenn es für Wolfgang wichtig ist, ich Ich kann nicht. Du kannst ein paar, er hat ein paar Sachen, die könnt ihr per Mail schicken. Okay. Sehr schön. Aber hast du den Text? Haben Sie den Ja. Text? Ja? Auf Sanskrit, ja? Oder Tibetanisch? Tibetanisch, ich verstehe nichts. Englisch. Englisch, okay. Aber Englisch. vielleicht kann man auch Sanskrit-Version finden. Das wird klären. Englisch ist okay, ja. Aber wenn ich auch Sanskrit in der Hand habe, dann bin ich ein bisschen klarer darin, was Sie sagen. Du kommst, ja. Okay. Er wird es zukommen lassen. Noch eine Frage? Ich war. Das war's. Danke. Und jetzt. Was ist mit euch zwei Hübschen? Ja, guten Morgen. Ich habe eine kleine Frage. Kann man mich hören? Ja, wir kennen Herrn Oh, Berger. okay, der Madhipa hat erklärt sehr schön, wie der Affengeist funktioniert und wie der Affengeist grob ist. Und weil der Affengeist so grob ist, kann man ja gut damit arbeiten. Da kann man sagen, ja, jetzt ist es Abneigung, jetzt ist es Ärger, jetzt ist es Anhaftung oder Begierde. Und dann kann man ja sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und so kann man da gut damit arbeiten. Aber ich habe den Eindruck, dass es da noch einen subtilen Affengeist gibt und der ist irgendwie schwerer zu kontrollieren. Und der hat was mit dem Augenbewusstsein und mit dem Körper zu tun. Ja, vielleicht kann der Bante da was dazu sagen. Ja, jetzt ich lehre jetzt für die Gruppe in Indonesien zum Beispiel ein Traktat, das ist besonders wichtig ist für chinesischen Buddhismus. Das heißt Mahayana Sharadotpada Shastra, Traktat über eine Erweckung des Glaubens in Mahayana. Ja? Kann man so übersetzen? Und da gibt es sehr gute Erklärung, wie man von Ende zu Anfang geht und wieder von Anfang zu Ende. Beide Richtungen muss man richtig verstehen. Wenn man meditiert und die meisten von uns meditieren so, dann obwohl wir haben Theorie, das bin ich nicht, das gehört mir nicht. Diese instinktiv, wir sind immer dabei. Es ist nicht möglich, einfach sich zu sagen, das bin ich nicht. Das hilft natürlich. Also man fängt an, sozusagen effektiv zu meditieren, indem die sagen, dass man stoppt, ne, oder bringt zu Halt Springen. unheilsame Gedanken. Ne? Man lässt nicht die unheilsamen Gedanken, wie sie gesagt haben, Ärger und Anhaftung, so lange Zeit, in der man Achtsamkeit hat, man lässt sie nicht lange, lange Zeit den Geist in Kontrolle zu haben. Ja? Indem man verstanden hat, dass es für den Geist nicht gesund ist. Ja? Kusala heißt eigentlich gesund und Akusala heißt nicht gesund. Ja? Und was nicht gesund ist für den Geist, ist auch meistens auch nicht gesund für den Körper. Ja? Indem sie so eng verbunden sind. So, man fängt an, und die meisten von uns sind in dieser Stufe, man fängt an, was in Chinesisch oder in Sanskrit heißt, anhalten. Man lässt nicht die unheilsame, ungesunde Gedanken fortsetzen, indem man so eine Achtsamkeit und Wissensklarheit gibt, dass sie nicht gesund sind. Ja? Nächste Stufe ist, und hier meditiert man sozusagen an Aufhören. Nach dem Traktat von Ashwagosha, das heißt Aufhören. Man fängt an vom Ende und am Ende von allen mentalen Prozessen ist Aufhören. Ja? Alles, was wir uns denken, alles, was wir sehen, dann endet mit Aufhören. Ja? Man wird bewusst von Aufhören. Wenn jemand sich bemüht und sozusagen dualistische Verständnis von Meditation erreicht hat, dass diese Vergänglichkeit ist nicht alles. Es gibt etwas, was man selbst realisiert hat, was nicht vergänglich ist, indem man Stromeintritt gemacht hat, obwohl es immer noch in der Ferne ist, Nirvana, aber man kann es nie vergessen, ja, unmöglich. Wenn man tiefe Erfahrung gemacht hat, man vergisst es nie. Genauso Stromeintritt begleitet uns bis zum Tode und bis in Zukunft. Wir können es nicht verlieren. Aber es gibt immer sozusagen einer, der das realisiert hat und der getrennt ist von dem Ganzen. Ja? Das heißt, man hat Verständnis, dass diese Befreiung ist individuelle Befreiung. Es kann nicht Befreiung von allen Wesen sein. Das ist dann sozusagen Theravada Einstellung zur Erfahrung von Nirvana. Das gehört mir, das gehört nicht den anderen. Ich habe dafür gekämpft, ich habe immer über Unbeständigkeit von allen Phänomenen innen und draußen meditiert. Indem ich so meditiere, diese Unbeständigkeit wird immer schneller und schneller. Das rast so, dass, wie Visuddhimagga erklärt, man muss eigene Erfahrung machen. So, wenn die Seifeblasen platzieren, ein nach dem anderen, so platzieren alle Phänomene, erfährt, dann wendet sich der Geist zu einem Objekt, das ich nicht Man kann nicht begreifen, aber man wird darüber klar, dass es nicht Vergänglichkeit sein kann, obwohl dieser Moment dauert nur kurze Augenblick. Er begleitet uns das ganze Leben. Es kann nicht weggehen. Und wie weiß man, dass man das geschafft hat? Indem dieser Moment ist eo ipso, Moment von Einspitzigkeit des Geistes, von Konzentration. Deswegen man kann sich, jeder, der diese Erfahrung hat, kann sich gleich in Nirvana sozusagen vertiefen. Es ist immer ein Teil von seinem Bewusstsein. Ja? Dann ist er nicht mehr Putujana, Pritajana, er ist in der Theravada-Lehre ein, wie sagt man, Edel, ja, ein Arya. Wahre Arya ist natürlich spirituelle Arya. Es gibt nicht Arya wegen Familie oder Rasse, das hat immer Buddha betont. Der wahre Arya ist einer, der diese unmittelbar Objekt der Befreiung gesehen hat. Ja? Dann, wir wollen die Wahrheit von Buddha selbst erfahren. Buddha zwar ist Arahat, aber er hat erfahren universale Erleuchtung, nicht nur individuelle Erleuchtung. Und wenn wir drauf streben, dann der Arya, der meditiert immer Vergänglichkeit, immer weiter, aber sein wahres Objekt ist nicht vergänglich, er bleibt. Das ist Nirvana. Nirvana bleibt. Und er versteht das, dass Nirvana transzendiert die Welt, indem es nicht Vergänglichkeit ist. Ja? Das versteht einer, der Stromeintritt oder höhere Stufe von Erleuchtung realisiert hat. Er ist darüber sehr klar. Dann er nimmt nicht diese weltliche Erfahrung so ernst, indem er verstanden hat, es gibt etwas, was genauso sehr reell ist, aber nicht gehört der Welt. Ja? Dann er hat zwar noch Gier, aber sehr wenig. Er hat noch Ärger, aber sehr wenig. Die dauern nicht lange, weil er nimmt Welt und die weltlichen Gedanken nicht so ernst. Dann er hat mehr Spaß im Leben sozusagen. Aber durch die Tradition dann in den Theravada-Ländern ist es immer verbunden mit solcher Disziplin, Strenge. Dann er muss sehr, sehr so streng aussehen. Manche Mönche sehen so streng aus, wenn sie draußen, ich habe gute Erfahrung, wenn sie draußen wären, aber dann in der Sangha, dann immer lachen sie und machen sie Witze über alles. Das ist ein bisschen, was wir kennen aus den sozialistischen Ländern, immer zwei Gesichter. Wir haben so gelebt, daran sind gewöhnt. Das ist Unterschied auch zwischen Osteuropa und Westeuropa. Wir sind daran gewöhnt, immer zwei Gesichter zu haben. Und so für die Engländer und so Franzosen ist es nicht so leicht zu verstehen. Aber für uns ist klar, wer in der Zeit von Sozialismus, wer stellt nicht von dem Staat, stiehlt von der Familie, sagt man immer. Man hat immer irgendwelche Umwege und das existiert noch jetzt. Sogar in Deutschland, die DDR, haben ein bisschen andere Mentalität immerhin. also die Westdeutsche, nicht wahr? Oh ja. Wie man so umgeht mit der Besetzung. Wir sind daran gewöhnt. So, auf jeden Fall, das ist dann Zivilisationssache, die Erfahrung ist selber, wenn man etwas erlebt hat, was nicht zu der Welt gehört, dann nimmt man nicht mehr die Welt so ernst. Und dann, das ist die Freiheit. Ne? Man hat mehr Freiheit. Aber indem man glaubt an individuelle Erleuchtung, was passiert? Dann er denkt, dass diese Erfahrung gehört ihm und gehört nicht den anderen. Ne? Und das, wenn wir Mahayana lernen, wir wollen das vermeiden. Und wie vermeiden wir das? Durch Bodhicitta. Ja? Wenn man Bodhicitta übt, dann übt man Mahayana, und Bodhicitta heißt, dass diese Erfahrung von Klarheit ist Natur des Geistes. Ja? Nirvana ist wahre Natur des Geistes. Klar, Wissensklarheit ist wahre Natur des Geistes. Alle Tugenden gehören nicht einem Individuum, es gehören, jemand ruft, Carmen, die alle Tugenden, die Paramis, die Vollkommenheit gehören keinem selbst, keinem einzelnen Geist, aber die gehören dem Ideal, ne? Diesen, wie immer man es heißt, Leerheit, Soheit, Dharma, Körper. Ne? So wird natürlich auch die Meditation ein bisschen anderes, indem man im Mahayana Sinne, Anita hat Saddharma Pundarika gelernt, Lotus Sutra, das ist Ideal von so Lotus Sutra, ja? Es gibt nur einen Weg, alles anderes sind nur Mittel damit, dass der Buddha gelehrt hat, damit er uns die Wesen, sogar der Arahat hat noch nicht Klarheit darüber, dass diese Erleuchtung kann nicht individuell sein. Erleuchtung kann nur gesamt mit allen Wesen gemacht werden. Das ist dann die wahre Erleuchtung. Das ist Sinn von Lotus Sutra und anderen Mahayana Sutras. Die Wahrheit ist nur eine Wahrheit. Es gibt andere viele Wahrheiten, weltliche, überweltliche, vier Wahrheiten. Alle möglichen Wahrheiten sind nur Mittel zu einer Wahrheit. Und das ist, dass diese Nirvana ist wahre Natur des Geistes, die man jeder Wesen haben, und die Wesen sind nicht getrennt von Buddha. Immer wahre Selbst ist Selbst und Buddha. Ja? Kein Unterschied. Dann, wenn man so meditiert, dann man meditiert von Anfang an erst nur theoretisch, Logik, so wie die Tibetaner immer Dialektik und so, dass man klar versteht, die Wahrheit von Leerheit, nur die einzige Wahrheit, keine andere Wahrheit gibt es nicht. Und man identifiziert nicht diese Wahrheit mit einem Individuum oder was immer. Diese Wahrheit ist der mittlere Weg. Und der mittlere Weg ist nicht nur Weg zu Nirvana, es ist schon Nirvana. Ja? Indem man es tief verstanden hat, und so meditiert man auch. Ja? Und dann Betonung ist Meditation auf etwas, was bleibt. Das, was bleibt, ist die wahre Natur des Geistes, das identisch ist, innen auch draußen, kein Unterschied zwischen innen und draußen. Diese eine Wahrheit ist die einzige wahre Wahrheit. Keine andere Wahrheit gibt es nicht. So ist man trainiert, so meditiert man. Und in diesem Sinne dann die Betonung in Theravada ist auf Vipassana. Shamatha, Samadhi ist nur ein Mittel für Weisheit. Aber in dieser Tradition dann Konzentration ist schon Weisheit, ja? Indem es mit Wissensklarheit verbunden ist. Dann, wenn der Geist sich konzentriert an die wahre Natur der Dinge, ob es sich bewegt oder nicht bewegt, ob es Leerheit ist, Leerheit sich ergänzt, Leerheit ist auch das, was sich bewegt, auch das, was sich nicht bewegt. Diese weltliche Wahrheit ist auch höchste Wahrheit. Das ist schwer zu verstehen, aber das ist Betonung von Madhyamika und Nagarjuna, das eigentlich die Grundlage für Verständnis von Mahayana ist. Und Dankeschön. dann kommt man zu Anfang. Der Buddha ist einer, der zu Anfang gekommen ist. Ja? Und Anfang ist nichts anderes als Nirvana, das universal ist. Ja? Und dann, wir kommen von Ende zu dem Anfang. Ende ist, dass man hört die unheilsamen, ungesunden Gedanken, wenn man, dann meditiert man über Unbeständigkeit, dann meditiert man über das, was sich nicht ändert, und Unbeständigkeit ist nur sozusagen wie ein Traum, nicht wahr. Und genauso Nirvana ist nicht wahr, indem man beide nicht anhaften kann, greifen kann. Dann ist egal, ja, Nirvana und Samsara. Und dann letzten Ende dann Anfang. Anfang ist immer, ne, ohne jegliche Möglichkeit zu greifen. Deswegen dieser Zustand von ohne Gedanken ist sehr wichtig. Und so von Ende kommt man zum Anfang, das wahre Natur von allen Wesen ist, vom Geist ist. Ne? Anfang ist der Geist, wo sich die Sachen spielen, wo spiegeln, wo im Spiegel. Anfang ist dieser Raum, in dem alles kann man enthalten. Ne? Und das ist dann die Natur des Geistes. Ne? Und diese Natur des Geistes, das spiegelt alles, aber nicht bleibt fest an den Bildern, die produziert werden. Das ist dann der wahre Anfang. Und dann lernt man wieder nächstes Mal vom Anfang zu Ende. Ja? In Anfang dann in diesem Geist, in dem wir wohnen, der Buddha wohnt nicht, deswegen ist der Buddha. Wir wohnen im Geiste und in dem Geiste, dass wir wohnen, wir produzieren einen Subjekt. Wenn Subjekt da ist, dann ist da wahre Objekt da. Von diese falsche Vorstellung von Subjekt und Objekt kommt Differenzierung an Grundlage von Gefühlen. Dann durch diese Differenzierung an Grundlage von Gefühlen kommt dann Kontinuität, durch Kontinuität die Konzepte und durch Konzepten die Anhaftung und so binden wir uns an Karma und an samsarisches Leben, genau erklärt in diesem Buch. So muss man von Ende zu Anfang verstehen, aber auch von Anfang zu Ende. Und dann hat man Klarheit, wie man meditieren soll, damit man nicht stecken bleibt. Alles ist nur ein Prozess, ne? Und Anfang von dem Prozess ist eben wenn man da am Anfang bleibt, dann versteht man die Bilder, die erscheinen im Geiste, als ein Teil von dieser wahren Natur des Geistes. Sonst nicht. Wir identifizieren uns mit den Bildern. Und durch Bilder werden Subjekte und Objekte erzeugt und Anhaftung und so weiter. Okay. Vielen Dank. Ja, bitte. So, dann meditieren wir und wird es immer klären, ne, indem wir richtig uns bemühen, richtig zu meditieren. Das dauert, und aber sehr wichtig ist, dass man einen guten Lehrer hat, der das dann verschiedene Hindernisse selbst erfahren hat, und dann er weiß, wie man mit diesen Hindernissen arbeitet. Sonst bleibt man wieder, man bleibt stecken in den Hindernissen, und man denkt, dass es irgendwelche wahre Erfahrung ist, aber das ist auch nur eigene Vorstellung. Und der gute Lehrer, ich hatte das Glück, dass ich mit guten Lehrer lernen konnte, in Theravada, auch in Zen, der dann schneidet gleich diese eigenen Vorstellungen und bringt die Methode, die uns zu unmittelbaren Erfahrungen bringt. Ob es analytische Methode ist oder nicht analytische Methode. Prinzip ist ähnlich. Die meiste Zeit wir verbringen durch in unnützlichen Gedanken. Wenn wir das realisieren. Und ich habe kleine bisschen Erfahrung mit dem psychisch, so, was die Gesellschaft denkt, nicht gesunden Leuten. Ne? Die sind so vollkommen in eigenen Gedanken und so fest überzeugt, dass die eigenen Gedanken Realität sind, dass sie dann produzieren die Realität so wie im Tantra, aber nicht durch Weisheit, aber durch Dummheit. Ich hatte hier einen, der Manager von Shantavana früher, er hat drei psychische Kranken engagiert. Ich wollte, dass er besorgt einen, so, wie sagt man, einen, der die Arbeiten, die nötig sind, macht und so, ein Verwalter, ja, wie kann man das nennen, der so dient, wie Diener, Hausmeister. Ohne Hausmeister, ich hatte drei Häuser und noch eine Meditationshalle. Ohne Hausmeister, ich kann nicht hier leben, das ist unmöglich, ja. Dann er hat statt Hausmeister, er hat drei kranken Menschen, psychisch kranken Menschen gefunden, ne, indem ich einen Vortrag hatte in einem Zentrum für psychische, wie heißt psychisch Kranken, nicht Psychiater, die Regierung, ich muss auch in Deutschland sein, diejenigen, die psychisch krank sind, dann sie können, haben eine Bleibe, wo sie dann, ja, die Regierung gibt auch dann die Helfer, Und dort können sie leben, Alle und Betreuer. auch das Betreuer oder sowas. Na, ich war in Trutnov, habe ich einen Vortrag gemacht, die waren sehr begeistert. Und dann, wenn man Invalide, man kann früh in Rente gehen, in Deutschland muss es auch so sein, wenn man krank ist. Und die haben Invalidenrente, ja? Wenn anerkannt von der Regierung, dass sie nicht arbeiten können. Dann solche drei Menschen hatte ich hier, ja, die, und wenn man wenn man den Arbeit gibt, ja, dann bekommt man Geld von der Regierung, ja. Und das hat er gemacht. Er hat viel Geld kassiert in eigene Taschen natürlich, und dann diese drei Psychopathen, ja, sagt man. Drei Psychopathen haben hier gewohnt, einige sehr ziemlich kurze Zeit, einige paar Jahre sogar. Er war der Gesundeste. Aber er war auch vollkommen in eigener Welt. Ja. Er hat so alles verloren, seine Frau, sein Kind, alles. Ja. Und dann er sehr geschickt mit den Händen, er konnte alles machen, aber vollkommen in seinem Geist. Dann, ich habe hier mit ihm gewohnt, er hat keinen Sinn für Hygiene, alles hat er überall schmutzig gemacht, aber sehr geschickt mit den Händen. Er hat, als ich in Indien war, dann 4, 6 Monate oder 5 Monate hat er hier gewohnt. Es war alles, ich konnte nicht mal eintreten, in Haus hineingehen, es war so gestunken. Und Teppiche, er hatte Katzen, die Katzen haben geschissen drauf, hat er draußen so sehr teure Teppiche, ja. Und überall Scheiße von den Katzen. Auf jeden Fall. Er dachte, als ich ihm lebte, dass ich kann nicht Auto fahren. Er hat früher Autofahren gelernt. Und er dachte, ich brauche ein Auto und er kann Auto fahren, obwohl er muss erst wieder sein Führerschein, dafür muss man wieder vor Kommission stellen, dass er fähig ist. Ja? Und so, er hat sich ausgedacht, ich brauche einen Wagen. Dann kam er einen Tag, ich habe gefunden für dich einen Wagen. Meine Mutter hat mir Geld gegeben, wir fahren zusammen nach Liberec. Ja? Und meine Mutter hat schon diese Grundgeld oder wie heißt das? Diese Anzahl. Anzahlung gemacht, so Grundanzahlung. Ich weiß nicht wie viel, 100.000 Kronen, und dann bleibt nur der Rest. Und das hat 570 Kronen gekostet, koreanische Kia hat er ausgewählt. Dann er sagte, ich darf nicht unterschreiben, indem ich Schulden habe. Ja? Dann unterschreibst und wir können das auch nehmen, und dann haben wir ein Auto hier und es wird alles leichter. Dann hab ich unterschrieben. Ja? Dann okay, eine Woche, 2 Wochen, und was, wo ist das Auto? Naja, ich warte noch auf meine Mutter oder so. Dann habe ich gesagt, dem Ladja, das war der Verwalter, der lebt weit weg, aber er ist ein Rechtsanwalt oder ein Advokat oder was immer. Ich habe ihm erzählt, was passiert ist, was ich dann, ja, er wusste schon, ich habe einen Fehler gemacht. Dann hat er telefoniert, natürlich keine Anzahlung und so. Und ich sollte jetzt, indem ich unterschrieben habe mit so einer Auswahl, jetzt bitte 570.000 Ja, Kronen genau. war, dann, er hat dann gesagt, er hat die Bestätigung, er ist ein kranker Mensch, er weiß nicht, was er macht, ja. Aber sie haben von mir das Geld verlangt, ja. Sie leben vollkommen in eigener Welt und es interessiert sie überhaupt nicht, was sie machen. Aber so starke Vorstellung, dass es wahr ist, dass die Mutter ihm Geld gegeben hat. Niemand konnte ihn überzeugen, dass er sich selbst ausgedacht hat. Ja, das muss dir doch so sein. Ich weiß, meine Mutter hat mir das Geld gegeben. Und das, wenn man befreit sich, indem man die Gedanken nicht ernst nimmt, wenn man krank wird, dann genau das Gegenteil entsteht. Dann man nimmt die eigenen Gedanken, indem man in Krise ist und sehr viel Schmerzen hat und so, dann man denkt, dass die Gedanken ist die Realität. Und dann das geht tiefer und tiefer und tiefer, weil diese Leute meistens auch saufen und Drogen. Und dann leben sie vollkommen nur in eigenen Gedanken. Das ist interessant, wie der Geist Ja. funktioniert. Entweder er befreit uns oder er fesselt uns an was? An eigene Gedanken. Nichts anderes. Deswegen, wie immer, wir meditieren und das ist Vorteil von Mahayana. Wir sollen jetzt in diesem Moment die Realität akzeptieren, wie es ist, ne? Und nicht sich Illusionen machen, dass das sollte so, muss so sein, warum es ist nicht so. Wir akzeptieren, wie es ist, dass es die so halten. Dann hat man viel weniger Probleme im Leben, als wenn jemand denkt, ich muss Nirvana erreichen und das ist wahr und alles andere ist eine Illusion. Und diese Mahayana Philosophie ist sehr hilfsbereit für das tägliche Leben. Ich glaube auch gute Verständnis von Dhamma. Universal ist nicht gehört. Aber trotzdem, Theravada ist sehr, sehr nützlich und sehr, sehr hilfsbereit. Disziplin ist, ohne Disziplin nichts geht. Aber Philosophie ist auch sehr wichtig. Und diese Mahayana Philosophie hat sehr gute Begründung, ohne weiteres. Okay, habe ich zu viel gesprochen? Nein. Hm? Darf ich noch eine persönliche Frage stellen? Ja. Danke. Ich habe einen Hund. Und wenn ich morgens mit dem Hund rausgehe, ist es immer eine schöne Zeit. Soll ich mal sagen, das Gefühl von einem weiten Geist zu haben. Ne? Und ich komme dann manchmal dazu, dass ich mir die Natur angucke, wie die Blume da draußen. Und dann bin ich so berührt von diesem Wunder dieser Blume. Wie kann die entstehen? Wie ist das möglich? Ich habe zwar gelernt, es ist alles Ursache und Wirkung, aber ich komme dann dran, dass ich sage, ich sehe eigentlich nur Wunder da draußen. Guck mir die Hand an. Noch ein reines Wunder, dass das Ding funktioniert und in 9 Monaten wächst und so, ist doch unglaublich. Und dann komme ich sehr schnell an den Punkt, wo ich immer frage, Da bin ich vielleicht christlich noch irgendwie zu fest, Ja, das haben wir alle dass ich lieben. sage, wer hat denn sich das Ganze ausgedacht? Das Ganze ist doch wie ein Spiel irgendwie, aber so Haben fantastisch. wir mal mit Psychodrogen experimentiert? Das ist eine sehr interessante Mit diesen Erfahrung. Pilzen. Als ich in Frankreich, ich war ein Student, ja, das war in den 70er Jahren, Ja. die Studenten auf LSD und Drogen genommen. Und das erfährt man eben, wie zum Beispiel man sieht eine Blume und die fängt an, sich zu öffnen. So was erlebt man. Ja. Indem ich sehr lange Mönch war, habe ich auch andere westliche Mönche getroffen. Viele von uns sind zur Spiritualität gekommen, indem sie mit den Drogen experimentieren. Okay. Das öffnet einfach die Perspektive, dass unsere Sinnen sind gar nicht etwas Bestimmtes. Die Sinnen dann eigentlich, sie basieren sich auf die Bilder des Geistes, die uns dann leiten. Das hat der alte Jung schon sehr gut verstanden. Ja? Wir sind alle eigentlich vollkommen abhängig von den Bildern, die unser Geist schafft. Davon Bewusstsein ist sehr, sehr wichtig für innere Ruhe und für Bilder sind im letzten Ende nur Bilder. Ja. Aber wir sind vollkommen drinnen. Unsere ganze Realität. Dann manchmal so wie die alten Griechen, das war alles Wunder von Natur, die haben sich so tiefe Erlebnis von Natur, von dem Ganzen. Aber gleichzeitig dann ärgern sie sich, so wie die griechische Götter. Manchmal in Ekstasis, manchmal im Krieg und manchmal dann einfach, indem man sich wundert über die Welt, man lebt sehr intensiv. Und das heutzutage, die Leute haben Mangel an intensivem Leben. Lesen Sie Homer, wie die Griechen früher, sie einfach waren immer zusammen mit den Göttern. Das war garantiert, also die leben sehr intensiv und das ist ideal, dass man intensiv lebt. Ja, Intensiver als diese Actionfilme ja von oder den wie lebt Nazis. man intensiv? Indem man mit dem Ganzen verbunden ist. Ja. Ja. Sie gehen zu Delta und fragen, wie und wie, so wie die alten Juden. Ja. Die gingen zu den Propheten und haben alles gefragt, was soll passieren, wie soll ich mich verhalten. Und die lebten sehr intensiv, ja, diese Leute. Das waren die Magier. Und die nehmen auch noch heute in Peru, die nehmen verschiedene Mittel, ja, auch Peyote und San Pedro Cactus. Leben sehr intensiv. Und dann leiten sie die Leute, dass sie sich nicht mit kleinen Problemen identifizieren und es ist sehr hilfsbereit. Wenn man intensiv leben kann, ja, intensiv Liebe spürt, intensiv dann auch Zuneigung, Abneigung, dann man wird es nicht mehr so ernst nehmen, indem man es Aber nur, trotzdem intensiv. ja, trotzdem intensiv. Und dazu ist die Konzentration. Mit Konzentration kleine Abneigung wird große Abneigung, kleine Zuneigung wird große Zuneigung. Aber man wird sich nicht identifizieren damit, indem man will bei Balance haben. Ja? Wenn es nicht intensiv ist, dann keine Balance nicht möglich. Deswegen diese Balance kommt von Intensität von Gefühlen. Gefühl ist Wahrnehmung, keine Wahrnehmung ohne Gefühl. Wenn Sie auch der Meinung sind, das ist, was Sie erfahren haben, wenn man intensiv erlebt, ist ganz anderes. Aber dann wichtig ist, dass man sich nicht identifiziert. Es passiert aber trotzdem so. Ja, aber dann lernen wir Meditation und das ist ein Ja, man lernt intensiv und haftet nicht daran. aber es ist irgendwie eine stille Weile von Intensität. Ne? Es ist nicht so eine laute, nach außen gerichtete, Na, Intensität es ist mehr ist, innerlich. Ne? Balance ist Resultat von sozusagen Ausgeglichenheit von Gefühlen. Und Ausgeglichenheit von Gefühl ist nicht möglich, wenn das Gefühl so sehr nicht stark ist. Ja? Deswegen die alle Leute, die wirklich Weisen waren oder Propheten waren, haben sehr intensiv leiden. Auch die christlichen Heiligen, wenn sie lesen über die alten Väter der Kirche, die haben unheimlich bis Ende gelitten und dadurch haben sie gefunden, was sie suchten, indem sie sehr intensiv gelebt haben. Und dieses Prinzip, das sie vor sich hatten, war für sie mehr wahr als alle die Ärger, die sie erlebt haben. Ich habe eine ganz einfache Frage. Okay. Das Gebiet heißt ja Shantavana. Ich könnte, und es übersetzt haben gestern gesagt, heißt friedlich. Shanti ist Frieden, ja. Shanti. Shanta ist in Frieden Ach so, sozusagen. Shanti. Deshalb wollte ich fragen, was ist der Unterschied zwischen Shanti der Shanta. Frieden und Shanta? Sham heißt beruhigen. Shanta ist beruhigt. Ah, Also Shanta Frieden. beruhigter Wald. Ja. Das ist ein schönes Wort. Ja, das ist schön, das Mann. Und man kann es, indem man kann, mit der Sprache kann man viel machen, kann man auch es übersetzen als Wald der Beruhigung. Es ist grammatisch gleich. In dem Sanskrit und so wie Deutsch, das ist der große Vorteil von der deutschen Sprache. Man kann die Worte zusammen machen. Und dann hat man Möglichkeit, es auf verschiedenen Weisen zu interpretieren. Wenn man schon hat von oder zu oder so diese Präfixen da und die Partikeln und so, dann kann man nicht mehr so viel mit der Sprache spielen. Deswegen klassische Chinesisch ist so eine wunderbare Sprache, weil man kann, je nachdem, wie man denkt, kann man interpretieren. Das sind nur Bilder. Ne? Stimmt. Na gut, wie spät haben wir es? 12 Mann. Anita hat einen Vorschlag. Machen wir ein bisschen Meditation. Ja, können wir machen. Carmen ist verschwunden. Die wohnt vielleicht die andere Mama. Die anderen. Ja, genau, wahrscheinlich haben wir sie angerufen. Dann bis dann einfach sitzen wir. Ich sehe, wo die unsere Monika ist. Sie muss kochen. Und auch sie will noch diese alten Nähmaschinen zu mir bringen. Die ist noch nicht da. Ich werde es auch nicht. Aber die muss kochen. Sonst ich rufe lieber und frage, was los ist. Ich kann die Zoom-Sitzung beenden, ich weiß, wie es geht. Ja, können wir, natürlich. Und ich sehe, wenn sie nicht erscheinen, dann müssen wir kochen. Dann kochen Dann kochen wir. wir. Zusammen machen wir Genau. noch. Das wird lecker. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Ja.